1. ICH bin der Weinstock, und mein Vater ist der Weingarner. 2. Gied reben mir, die kein Fruchttrakt, entfernter, und Gied, die Fruchttrakt, schneidet Zurück, damit sie noch mehr Frucht herverbringt. 3. Side bereits rein aufgrund des Wörts, das ICH zu Uke gesprochen habe, blät in mir, und ICH word in Uke bleiben. 4. So why ein Reb aus sich selbst kein Frucht Trajan kann, when sie nicht im Weinstock blät, kont Orcher kein Frucht Trajan, when er nicht in mir blät. 5. ICH bin der Weinstock, side die Reben. Where in mir blatant ICH in im, der bringt viel Frucht herveer, den one min konter nichts tun. 6. When gemmend nicht in mir blät, word why ein Vertrock nicht reb wegewerfen, die man sammelt und ins fewer werft, wo sie verbrennt. 7. When in mir blät und mein wort in uke blaben, konter bitten, was immer wult, und es word uke gegeben where den. 8. Mein Vater word de Dirch verherrlicht, dass viel Frucht herverbringt und uke sommet als mein Jünger erweist. 9. So why der Vater mich geliebt hat, habe auch ich uke geliebt, blät in meiner Liebe. 10. When mein Gebot haltet, wordet in meiner Liebe bleiben, so why ich die Gebot meines Vaters geholten habend in seiner Liebe bleibe. 11. Dies habe ich zu uke gesagt, damit mein Freud in uke sei und your Freud vollkommen word. 12. Dies ist mein Gebot, lehrt einander, so why ich uke geliebt habe. 13. Niemand hat ein grosser Lieb, als wenn jemand sein Leben für sein Freund hingibt. 14. Side mein Freund, wenn tat, was ich uke auftridge. 15. Ich nen uke nicht lange Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tat. Viel mehr habe ich uke Freund genannt, weil ich uke als offenbart habe, was ich von meinem Vater gehort habe. 16. Nicht hat mich erwalt, sondern ich habe uke erwalt. Ich habe uke dazu bestimmt, dass hinget und Frucht herverbringt, und dass your Frucht besten hat. So word der Vater uke als geben, warum in meinem Namen bittet. 17. Dies ist mein Auftragen uke, lehrt einander. 18. When die Welt uke hast, dann denk daran, dass sie mich zuerst gehasst hat. 19. When von der Welt wort, word die Welt das irige lieben. Weil aber nicht von der Welt side, sondern ich uke aus der Welt ausgewalt habe, die schalb hast uke die Welt. 20. Erinnert uke an das wort, das ich zu uke gesagt habe, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. When sie mir verfolgt haben, where den sie auch uke verfolgen? When sie mein Wort befolgt haben, where den sie auch das ihr befolgen? 21. All dies where den sie uke antan am meins namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. 22. When ich nicht gekommen wären zu ihnen gesprochen hat, hatten sie kein Sunday, none aber haben sie keinen Vorwand für ihr Sunday. 23. Where mich hast, der hast auch meinen Vater. 24. When ich nicht die Werkunter ihnen getten hat, die kein andere getten hat, hatten sie kein Sunday, none aber haben sie es gesehen und mich und meinen Vater gehasst. 25. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt word, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie haben mich grundlos gehasst. 26. When aber der Beistand kommt, den ich uke vom Vater senden word, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der word von mir zunis abelgen. 27. Aber Orcher sollt zunis abelgen, weil von Anfang an bei mir wort.